Ich bin Katara. Aha, Katara. Ja, ja und? Ja, wie läuft das jetzt? Gehörst du zum Bund der Schlangen? Bringst du uns zu unserem Freund Peter? Was Schluss jetzt! Wenn mir nach Reden zumute ist, werde ich es euch wissen lassen. Alles in allem seid ihr anscheinend genauso penetrant wie Peter Shaw. Und du bist die Enkelin der funkelnden Schlange? Xiantan hat gesagt... Was versteht ihr nicht an? Ich werde es euch wissen lassen, wenn mir nach Reden zumute ist. Wie willst du uns ohne Kontrolle aus dem Flughafengelände rausbringen? Wir sind längst draußen. Ich gehe mal davon aus, dass du Xiantans Enkelin bist. Wie alt ist er? Die funkelnde Schlange wirkt seit Jahrhunderten im Verborgenen und lenkt die Geschicke der Triaden. Ja, das ist mir klar, aber wie alt ist Xiantan? Was geht dich das an? Sehr viel. Ich bin nicht gerade freiwillig hier, sondern weil ich gemeinsam mit meinen Freunden und Zuko etwas in Ordnung bringen soll. Deshalb ist jede Information wichtig. Weißt du, was die Triaden sind? Sie nennen sich selbst auch die Drei-Harmonien-Gesellschaft. Ihr Symbol ist das Dreieck, das Himmel, Erde und Menschheit darstellt. Als Zeichen nutzen sie außerdem den Drachen, der Weisheit und Kraft verkörpert. Angehörige der Triaden bezeichnen sich auch selbst als Drachen. Du kennst dich aus. Das soll mich wohl beeindrucken. Es soll lediglich die Wahrheit ehren. Ich lese viel, was sich schon in zahlreichen Situationen als nützlich erwiesen hat. Ich habe neulich... Und ich habe viel Kampftraining. Deshalb rate ich dir jetzt, endlich den Mund zu halten, wenn du verstehst, was ich meine.